Kapitel 6. War der alte Bund gut genug? Zu fragen, ob der alte Bund gut genug war, hört sich fast wie eine dumme Frage an, aber es ist eine legitime und wichtige Frage. Wenn es klar wäre, würde kein Christ je nach einem Teil des alten Bundes leben. Aber, wie ich euch später in diesem Buch zeigen werde, mischen die meisten Christen ständig Teile des alten Bundes in ihr Leben, besonders wenn es sich um die Gebiete Geld, Geben, Zehnte, Opfergaben und materielle Segnungen handelt. Wir gründen, was wir glauben und tun, viel mehr auf den alten Bund als auf den neuen Bund, die Worte Jesu oder die Lehren der Apostel. Die Art, wie wir beten, enthält normalerweise ebenfalls mehr alttestamentliche Muster, Überzeugungen und Verhaltensweisen als neutestamentliche Praxis. Die Kirche war generell eine Expertin im Verdrehen und Missbrauchen von Bibelversen, um zu untermauern, was sie möchte, dass geglaubt werden soll. Die Bibel gibt uns eine klare Antwort auf die Frage, ob der alte Bund gut genug war oder nicht. Die Antwort ist simpel: nein. Warum war der alte Bund nicht gut genug? War es nicht Gott, der ihn für sein Volk gemacht hatte? Der alte Bund hing von der Leistung der Menschen ab. Weil die Menschen unvollkommen und unfähig waren, Gottes Gesetz die ganze Zeit über vollkommen zu gehorchen, funktionierte der alte Bund nicht, er konnte es gar nicht. Der Mensch hatte eine sündige Natur durch die Sünde Adams. Deshalb versagten auch die besten Männer, wie David und Mose, unter dem alten Bund. Im neuen Bund brachte Christus die Lösung, indem er die sündige Natur zerstörte, sodass der Mensch nicht länger ein Sklave der Sünde war. Wir, die wir unter dem neuen Bund leben, können uns immer noch entscheiden zu sündigen, aber wir müssen nicht mehr sündigen. Das ist eine erstaunlich gute Nachricht. Der bessere Bund. Weil der alte Bund versagte, musste Gott einen anderen machen. Ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass ein Bund eine Bindung zwischen Gott und dem Menschen ist und zeigt, wie Gott mit dem Menschen in Beziehung ist und wie der Mensch mit Gott in Beziehung ist. Gott liebt uns leidenschaftlich und möchte in einer intimen Beziehung mit uns leben. Er möchte auch, dass wir ein überfließendes Leben haben. So musste er einen Weg finden, wie er mit uns in Beziehung sein kann und wie wir mit ihm in Beziehung sein können, einen Weg, der perfekt funktionieren würde. Deshalb machte er den neuen Bund. Die Bibel nennt den neuen Bund einen besseren Bund, wie wir in Hebräer 7, 22 sehen. Umso viel mehr ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden, Hervorhebung durch den Autor. Genauso wie der alte Bund vom Menschen abhing, hängt nun der neue Bund von Jesus Christus ab. In dieser Schriftstelle wird uns gesagt, dass Jesus der Bürger die Sicherstellung, das bedeutet auch die Garantie, für einen besseren Bund geworden ist. Wenn wir nur diesen einen Vers in seiner vollen Bedeutung verstehen würden, könnten wir nicht anders, als uns den ganzen Tag freuen über die Güte unseres Gottes. Gott bindet sich selbst an uns, und die Garantie für diese Liebesbeziehung ist nicht unsere Leistung, sondern unser geliebter Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz. Wir müssen, mit allem, was in uns ist, aufhören, mit Gott aufgrund unserer Leistung in Beziehung zu treten. Leider wurde Jesus auf die Rolle unseres Erlösers beschränkt, wo er doch in Wirklichkeit so viel mehr ist. Er ist der eine, der in alle Ewigkeit garantiert, dass unsere Beziehung zu Gott immer perfekt ist. Ich liebe Jesus mit so großer Leidenschaft, nicht nur, weil er mich errettet hat, sondern auch, weil ich verstanden habe, dass ich eine Garantie habe, die absolut ist. Aufgrund des neuen Bundes, den Jesus garantiert hat, steht Gott mit mir auf eine radikal neue Art in Verbindung. Ich gebe dir hier absichtlich Hinweise auf das Wunder des neuen Bundes, um dir den Mund wässrig zu machen auf das, was später in diesem Buch noch kommt. Weil Jesus die Garantie des neuen Bundes ist, und der Bund festlegt, wie Gott sich mit uns verbindet, können wir schlussfolgern, dass Gott sich niemals mit uns verbindet auf Grundlage unserer Schwachheiten, unserer Vergangenheit, unserer Versuche ihm zu gefallen oder unserer Werke, sondern nur auf Grundlage des vollbrachten Werkes am Kreuz. Ich muss dich immer wieder daran erinnern, dass ein Bund kein Vertrag ist. Als Gott mit uns den Bund schloss durch Jesus Christus, ist er mit niemandem in einen Vertrag eingetreten. Er hat sich auf ewig mit uns verbunden, und wegen seiner vollkommenen Gerechtigkeit und Treue kann er niemals aus diesem Bund entlassen werden. Der einzige Weg, wie Gott jemals mit uns in Beziehung sein kann, ist durch das vollendete Werk am Kreuz und hinsichtlich dessen, wer wir in Christus Jesus sind. Bessere Verheißungen. Ein anderer Grund, warum der alte Bund nicht gut genug war, ist, dass die Verheißungen sehr begrenzt und an Bedingungen gebunden waren. Hebräer 8, 6 sagt uns: Nun aber hat er einen umso bedeutenderen Dienst erlangt, als er auch eines besseren Bundes Mittler ist, der auf besseren Verheißungen ruht. Hervorhebung durch den Autor. Was sind die besseren Verheißungen? Wir müssen uns daran erinnern, dass der Schreiber des Hebräerbriefes den alten und den neuen Bund vergleicht. Es wird uns gesagt, dass die Verheißungen des neuen Bundes besser sind als die des alten Bundes. Deshalb müssen wir sie uns ansehen, um zu sehen, inwiefern sie besser sind. Es sind zu viele bessere Verheißungen, um sie alle in dieses Buch zu schreiben, deshalb zeige ich dir nur einige Verheißungen des alten Bundes und wie sie besser sind unter dem neuen Bund. Unter dem alten Bund wurden die Sünden bedeckt, aber niemals entfernt. Hebräer 10, 4 sagt: Denn unmöglich kann Blut von Ochsen und Böcken Sünden wegnehmen. Die Menschen unter dem alten Bund mussten beständig Opfer bringen für ihre Sünden. Es gab ein ständiges Bewusstsein von Sünde und der eigenen Sündhaftigkeit. Unter dem neuen Bund jedoch ist die Sünde vollständig entfernt, wie wir in Hebräer 8, 12 sehen können. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Was für eine wundervolle Verheißung des neuen Bundes erhalten wir hier. Unsere Sünde ist nicht nur für eine bestimmte Zeit bedeckt, sondern sie wurde für immer vollständig aus unserem Leben entfernt und durch die vollkommene Gerechtigkeit Christi ersetzt. Ich habe eine Geschichte über einen Propheten gehört, der in einer Gemeinde diente. Er begann über verschiedene Menschen zu weissagen, einschließlich eines Ehepaares. Als er sich der Frau zuwandte, fing er an zu sagen, und bezüglich der schrecklichen Sünde, die du begangen hast. Dann hielt er an, um still über etwas nachzudenken. Offensichtlich hatte der Heilige Geist ihn inspiriert, das zu sagen, was er gerade gesagt hatte über die schreckliche Sünde. Nun schien es, als ob er die Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören konnte. Dann öffnete er den Mund und sprach weiter, ich habe den Herrn gefragt, was denn nun mit der schrecklichen Sünde ist. Und der Herr hat geantwortet, ich erinnere mich nicht, die Frau brach unter Freudentränen zusammen, weil sie völlig freigesetzt wurde von der Schuld ihrer Vergangenheit. O welche Herrlichkeit des neuen Bundes! Die Verheißungen des alten Bundes waren nicht gut genug, weil sie nur irdischer Natur waren. Das schloss Gesundheit, Schutz, Versorgung und so weiter mit ein. Wenn der Hebräerbrief uns sagt, dass wir einen besseren Bund mit besseren Verheißungen haben, dann meint er, dass im neuen Bund für all unsere natürlichen Dinge gesorgt ist und darüber hinaus haben wir viele Verheißungen, die geistlicher und ewiger Natur sind. Diese Verheißungen schließen den Tod unserer sündigen Natur, die Rechtfertigung durch Glauben, Heiligung als kostenloses Geschenk Gottes, völlige Erlösung und eine ewig sichere Errettung mit ein. Paulus sagt uns in Galater 2, 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Diese Schriftstelle zeigt etwas, was im alten Bund absolut unmöglich war. Unter dem neuen Bund mit den besseren Verheißungen drückt Jesus selbst sein Leben durch uns aus. Der Römerbrief, Kapitel 6 bis 8 spricht von dem wunderbaren Sieg über die Sünde, den wir im neuen Bund haben. Sieh dir Römer 6, 1 bis 2 an. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Paulus fängt den Korintherbrief mit der wundervollen Sichtweise an, mit der Gott seine Kinder sieht. In 1. Korinther 1, 2 sagt er uns, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Hervorhebung durch den Autor. Paulus spricht sie als die Geheiligten an, weil sie in Christus Jesus sind. Das war unter dem alten Bund absolut unmöglich. Er sagte den Korinthern, dass wir unter dem neuen Bund völlig neue Schöpfungen und vollkommen gerecht gemacht sind in Jesus Christus. Nichts davon war möglich unter dem alten Bund. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, 21. Ein anderer Grund, warum der alte Bund nicht gut genug war, ist der Mensch hatte keinen direkten Zutritt zu Gott. Sie brauchten ständig einen Vermittler, der zuerst Opfer für sich selbst brachte, und dann für das Volk. Paulus sagt Timotheus in seinem ersten Brief, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, 1. Timotheus 2, 5. Unter dem neuen Bund hat jede Person direkten Zugang zu Gott selbst und kann alles, was sie braucht, selbst ergreifen. Das Allerheiligste war ein Raum, in welchen niemand außer dem Hohepriester eintreten dürfte und das nur einmal im Jahr. Es war der Ort, an dem die Gegenwart des Allerheiligsten Gottes auf Erden war, und der sündige Mensch konnte in diese Gegenwart nicht eintreten. Wenn der Hohepriester einmal im Jahr mit einem Opfer eintrat, warteten die Menschen ängstlich, ob das Opfer von Gott angenommen würde. Das war ganz und gar kein guter Bund. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss dieser dicke Vorhang, der das Allerheiligste abtrennte, von oben nach unten, wie uns in Markus 15, 38 gesagt wird. Und der Vorhang im Tempel riss entzwei, von oben an bis unten aus. Der letzte Grund, den ich hier anführen möchte, warum der alte Bund nicht gut genug war, ist der, Gott lebte damals in einem Tempel, der von Menschen gemacht war. Die Gegenwart Gottes war ein Besuch, nicht etwas Dauerhaftes. Im neuen Bund ist es ein Wohnen, das heißt, dass Gott dauerhaft in uns lebt. Ich mag es nicht, wenn Leute sagen, sie gehen zum Haus des Herrn. Ich mag es auch nicht, wenn Menschen die Gegenwart Gottes einladen in einer Versammlung. Das sind alttestamentliche Denkweisen, und der alte Bund war nicht gut genug. Lass mich dir zwei Schriftstellen zeigen, die das ganz klar beweisen. Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich, Christus in euch, Die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3, 16. Sieh dir die Schönheit dieser zwei Verse an, Christus hat dauerhaft Wohnung in uns genommen durch den Heiligen Geist. Es ist mir ein Rätsel, wie kann irgendjemand unter dem alten Bund leben wollen, wenn man diese Wahrheiten gesehen hat. In Hebräer 8,7 wird uns klar gesagt, dass der alte Bund nicht gut genug war. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so würde nicht Raum für einen zweiten gesucht.